Ja, die Sucht nach Ecstasy, Crystal Meth und Kokain machte die Jungs, zu denen wir jetzt kommen, zu Kriminellen. Sie haben die Schule geschmissen, sie lungerten rum, sie haben geklaut. Jetzt leben die drei Jugendlichen in der Nähe von Passau auf einem Anti-Drogen-Bauernhof. Und da wird ganz schnell klar, dass die drei in der Teenage-Zeit schon mehr erlebt haben als so manch ein Erwachsener. Du kannst nichts ändern, du bist einfach drauf, du bist einfach kampfgeil.